Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt übersinnliche Phänomene. Wer von euch hat Erfahrungen mit Geistern, mit Telepathie, mit Hellsehen? Bei wem von euch hat es schon mal gespukt? Wer von euch hat übersinnliche Fähigkeiten? Und eine ganz entscheidende Frage, wer von euch kann mit mir hier in der Sendung live, jetzt gleich, ein Experiment durchführen? Also zum Beispiel, ich sage nur ein Beispiel, wer von euch kann meine Gedanken lesen? Also wenn ihr darüber mit mir reden wollt, über dieses Thema, übersinnliche Phänomene, oder mit mir hier etwas machen wollt, dann ruft mich an 0180 5678 111, die Telefonnummer, und die Faxnummer 0180 5678 110. Erste Anruferin heute Abend, Anne, und die ist 20 Jahre alt. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Ja, Anne. Guten Morgen, Domian. Übersinnliche Phänomene. Ja, soll ich einfach mal erzählen? Du hast angerufen, ja, leg mal los. Ja, okay. Also ich habe mal eine Nacht bei meinem Freund geschlafen und also ich habe schon öfters mal so Albträume so, aber in dieser Nacht, da war also ein ganz heftiger Albtraum, und zwar habe ich in einer Kreuzung gestanden in Trier mit meinem Auto, und also diese Kreuzung, die sagt mir normalerweise eigentlich gar nichts, also ich habe keinen Bezug dazu jetzt irgendwie, und ich habe also in meinen Rückspiegel geguckt, und also in den Seitenspiegel, und habe also von hinten ein Auto mit enormer Geschwindigkeit auf mich zukommen gesehen, und auf einmal hat es nur noch gekracht. Und ich bin also aufgewacht, und ich weiß nicht wieso, aber ich habe sofort das Gefühl gehabt, dass das kein normaler Albtraum war, sondern irgendwie so, ja, so eine Art Vision eigentlich. Mhm. Ich habe meinen Freund also aufgeweckt und dem gesagt, hey, hör mal, ich habe da, glaube ich, gerade irgendwie eine Vision gehabt und so. Und er so, ach Quatsch, und hat sich halt umgedreht und weitergeschlafen. Mhm. Und am nächsten Morgen habe ich das also auch seiner Schwester erzählt. Und ja, die hat auch nie so besonders darauf, die ist auch nicht so besonders darauf eingegangen. Mhm. Und dann abends, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich meiner Mutter davon erzählt, und die hat also nur noch mit offenem Mund da gesessen und konnte erstmal gar nichts sagen. Dann habe ich halt gefragt, was denn los ist, und dann hat sie gemeint, ja, sie wäre gerade also mit meiner Oma aus dem Schwimmbad gekommen, aus Trier, und sie wäre also genau an dieser Kreuzung vorbeigefahren, und da hätte Krankenwagen und Polizei und alles gestanden. Und an der Kreuzung wurde halt jemand umgefahren. Das war also ein Fußgänger, der da über die Ampel gegangen ist. Es wurde jemand umgefahren. Es ereignete sich aber nicht ein solcher Unfall, wie du ihn geträumt hast, dass es einen heftigen Auffahrunfall gab. Das nicht? Nee, so nicht. Mhm. Also ich habe in den Rückspiegel gesehen und habe also da von hinten ein Auto einfach kommen gesehen. Und die Ampel war rot, ich habe da gestanden, und er ist trotzdem einfach gekommen. Und also die Übereinstimmung jetzt, Traum und Wirklichkeit, ist, dass an der Kreuzung ein Unfall oder ein schlimmer Unfall sogar passiert ist. Und du hast es quasi eine Nacht vorher geträumt. Ja, eine Nacht vorher. Mhm. Und das war, ich meine, das war wirklich so intensiv, der Traum. Also ich bin wirklich aufgewacht, und ich habe gedacht, ich muss da hin, ich muss irgendwas tun, und ja. Hast du schon mal öfters sowas gehabt? Also jetzt so, wo ich wirklich gesagt habe, ich weiß, was passiert oder so, oder ich habe irgendwie eine Vorahnung, sowas war mir bewusst eigentlich noch nicht bis jetzt, so in der Art. Ich meine, es waren schon öfters andere Sachen, die ein bisschen komisch waren, aber sowas jetzt noch nicht so direkt. Das war unser erster Anruf heute zum Thema übersinnliche Phänomene. In einem gewissen Sinne kann man das auch schon sagen, ne? In dem Fall bei dir. Ja, auf jeden Fall. Ja. Danke für den Anruf. Okay, danke. Tschüss, Anne. Ciao. Es geht weiter mit Doris. Und Doris ist 52 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ich habe also prophetische Träume. So nennt meine Psychologin das zumindest. Mhm. Siehst du auch, also du siehst Sachen voraus im Traum? Ja. Noch konkreter als das, was wir gerade gehört haben von Anne? Ja. Erzähl mal ein paar Beispiele oder ein Beispiel erstmal. Ja, also ich träume immer den gleichen Traum. Und zwar befinde ich mich mit vielen Leuten, die ich manchmal erkenne, manchmal nicht erkenne, in einem großen, schwarz gekachelten Raum. Mhm. und dann tut sich der Boden auf und dann kommt ein ganz schwarzes Himmelbett. Da ist also alles schwarz da dran. Das kommt aus dem Boden hoch und dann kommt immer an der rechten Seite des Raumes eine Person heraus, die ich also manchmal auch erkenne, und das ist das Schlimme an dieser Geschichte. Die verabschiedet sich dann von allen Leuten per Handschlag und steigt in dieses Bett. Ja. Das Bett verschwindet im Boden und der Boden schließt sich, als wenn nichts war. Ja. Und ja, also entweder bekomme ich dann 3 Tage später eine Nachricht über das Ableben dieser Person oder halt einen Totenbrief von irgendwoher von Personen. Moment, das ist dann immer eine Person, die wirklich stirbt hinterher? Ja. Das ist ja enorm gruselig, ist das ja. Ja. Also und es ist immer der Traum. Wie oft hast du das schon geträumt und also wie oft hat es sich dann auch bewahrheitet? Ich habe es insgesamt 6-mal geträumt. Und es ist 6-mal zugetroffen dann auch? Und nein. Als meine Mutter gestorben ist, da habe ich das zum Beispiel nicht vorher geträumt. Mhm. Aber mein Stiefvater, ich hatte ein besseres Verhältnis zu ihm als zu meiner Mutter. Da habe ich das geträumt. Mhm. Ich habe das erste Mal mit 12 Jahren geträumt. Du hast den Tod deiner Mutter nicht vorhergesehen, nicht geträumt. Nein. Aber sind denn alle Träume, die du geträumt hast, haben die sich denn dann auch realisiert, dass die Menschen gestorben sind, von denen du geträumt hast? Ja. Das ja. Also du hast 6-mal diesen Traum gehabt und 6-mal ist auch der Mensch gestorben, der sich in dieses Bett reingelegt hat. Ja, ganz genau. Sind das auch Leute im entfernteren Kreis? Das erste Mal war es eine ganz entfernte Verwandte, eine Schwägerin meiner Großmutter. Mhm. Aber ich mochte die unheimlich gerne und die mich auch. Und die hat uns auch ein paar Mal besucht und ich hatte also ein ganz herzliches Verhältnis zu dieser Frau. Mhm. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal das geträumt habe, da wusste ich ja noch gar nicht, was was Sache ist. Du warst 12 Jahre alt, das erste Mal? Ja, das war ein Sonntag, also in einer Nacht von Samstag auf Sonntag und ich musste zum Katechumenunterricht und ich konnte also nicht zu Hause bleiben. Ich wäre am liebsten zu Hause geblieben im Bett und hätte mich gar nicht rausgetraut, weil ich eigentlich Angst hatte, dass mir was passiert. Und 3 Tage später kriegten wir dann eben die Nachricht, dass also eben die Tante Guste gestorben ist. Wann hattest du den letzten Traum dieser Art? Den letzten Traum dieser Art hatte ich vor 8 Jahren, als meine beste Freundin gestorben ist. Und davor, als mein Stiefvater gestorben ist, vor 15 Jahren. Ich könnte mir vorstellen, wenn man so etwas hat, sage ich jetzt mal, so etwas an sich beobachtet hat in den Jahren, hast du denn nicht eigentlich auch ständig Angst, schlafen zu gehen, obwohl hier schon so große Zeitintervalle dazwischen liegen? Ja, manchmal ja. Mhm. Weil denn wenn du jetzt so etwas träumst, würde das ja bedeuten, es hat bisher immer zugetroffen, dieser Mensch wird sterben. Ja, und das ist das Furchtbare an dieser Sache, weil wenn ich diese Person erkenne, ich weiß das ja vorher und also ich bin dann immer fix und alle und fertig und ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Wann sind denn diese Leute dann gestorben? Unmittelbar nach dem Traum? Ja. Also du hast einen Tag... Praktisch am Tag drauf sind die dann, also in dem darauffolgenden Tag sind die dann verstorben. Ich habe mir das gerade noch nicht richtig vorstellen können. Dieser Raum ist ganz schwarz gekachelt. Ja. Der Boden auch gekachelt. Ja. Und die Decke auch gekachelt. Alles ist schwarz gekachelt. Wie ist die Beleuchtung in dem Raum? Das weiß ich nicht. Aber man kann die Menschen erkennen. Man es kann ist irgendwie die Menschen schummerig. Erkennen, ja. Und wenn dieses Bett dann aus dem Boden aufsteigt, müssen die Menschen, die sich in dem Raum befinden, ja irgendwie zur Seite gehen. Kannst du mir das noch ein bisschen genauer beschreiben? Ja, also die stehen irgendwie so am Rand. Mhm. Dass also der Platz für dieses Bett ist einfach da. Der ist da. Und die Person, die dann hinterher wirklich stirbt, die kommt immer in diesen Raum rein. Ja. Die steht nicht bereits in dem Raum. Nein, es geht immer auf der rechten Seite. Geht eine Tür auf und dann kommt diese Person rein, verabschiedet sich von allen und geht. Wie ist denn dann die Stimmung in dem Moment, in dem Traum und bei den Menschen, wenn die sich verabschiedet, die Person? Ist das eine gute Stimmung, eine normale Stimmung, eine traurige Stimmung? Nein, es ist eigentlich eine ganz normale, als wenn sich jemand verabschiedet, der mal eben irgendwo hinfährt. Und dann legt die sich in das Bett? Ja. Und das Bett versinkt dann wieder in der Erde. Im Boden und es ist alles wie vorher, als wenn nichts gewesen wäre. Mhm. Und dann wache ich immer auf. Du hast gerade gesagt, deine Psychologin sagt, das ist ein prophetischer Traum. Prophetische Träume, ja. Wie deutet sie denn überhaupt dieses Phänomen? Ja, ich habe jetzt auch dieses Problem mit Déjà-vu-Erlebnissen, dass ich irgendwo hinkomme, wo ich noch nie gewesen bin, und ich kenne mich da aus, als wenn ich da gestern weggegangen wäre. Mhm. Oder halt, ich denke an jemand und denke, ach Mensch, den musst du eben anrufen. Mhm. Und ich gehe zum Telefon, in dem Moment klingelt das Telefon, mhm, und die Person ist dran. Was sagt die Psychologin dazu? Ja, das sind unerklärliche Sachen. Mhm. Also da weiß die Wissenschaft leider auch nicht weiter. Eben, wie unsere Sendung heißt, übersinnliche Phänomene. Ja, ja, ganz genau. Ja. Und das ist also, das Problem ist einfach für mich, wenn ich weiß, welche Person das ist, wenn ich die erkannt habe, dann möchte ich dann am liebsten hingehen und sagen, Mensch, pass auf dich, aber... Wenn da noch Zeit wäre, ne? Ja, wenn noch Zeit wäre. Ich wünsche dir, Doris, überhaupt nie mehr so einen Traum. Ich glaube, das ist das Beste, was dir passieren kann. Ich danke dir für diesen Wunsch. Ja. Alles Gute. Das wäre wirklich das Beste. Alles Gute, Doris. Tschüss, Doris. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema heißt übersinnliche Phänomene. Wer von euch hat Erfahrungen gemacht mit Hellsehen, mit Telepathie, mit Geistern? Wer von euch selbst hat übersinnliche Fähigkeiten oder meint sie zu haben? Oder wem ist schon mal etwas widerfahren, was man eigentlich so nach üblichen Kategorien und Kriterien überhaupt nicht einordnen kann? Und ich warte auf einen Anruf von euch, von irgendjemandem von euch weit da draußen im Lande in der Nacht, der übersinnliche Erfahrungen hat und der mit mir hier live in der Sendung ein Experiment macht, ein Experiment wagt. Ich würde vorschlagen, also das wäre eine Idee von mir, dass ich hier sitze und an etwas Bestimmtes denke. Und ihr, du, der jetzt vielleicht versucht anzurufen, soll herausbekommen, was ich denke. Oder wir machen irgendein anderes Experiment. Also wer von euch da zu befähigt ist und das auch gerne machen möchte, ruft an. Ruft mich an unter 0180-5678-111. Das ist die Telefonnummer. Und die Faxnummer 0180-5678-110. Herzlich willkommen, Frank, 26 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, Frank. Ja. Ja. Schönen Abend. Zu dem Thema hast du dich gemeldet? Hast du eigene Erfahrungen gemacht? Ja, und zwar wurde ich vor 10 Jahren wahrscheinlich von Außerirdischen entführt. Vor 10 Jahren von Außerirdischen entführt? Ja, genau. Wie kommst du zu der wahnsinnigen Annahme? Ja, also es war... Wo alle Leute natürlich jetzt erstmal schmunzeln, ne? Und die denken... Ja, ja, klar, da komme ich noch zu. Also ja, ja. Das hat sich dann schon, also... Erstmal schmunzelt man und alle denken, Frank hat ein Rad ab. So ist das, ne? Genau. Aber immer noch denkt man das. Und das hat mir auch sehr viel verbaut im Leben. Erzähl doch mal, wie du zu der Annahme kommst und was in deiner Auffassung nach da vor 10 Jahren passiert ist. Also, ich war mit meinem Freund mit dem Fahrrad unterwegs. Das war so spät abends, so um 8 ungefähr. Mhm. Und wir sind dann einen Waldweg lang gefahren und kamen dann aus dem Wald raus. Und das war dann so Riesenfeldlandschaft. Also wir wohnten damals auf dem Dorf. Wo war das? In welcher Region in Deutschland? Das war Niedersachsen. In Niedersachsen. Mhm. Richtung Hannover da. Mhm. Und das war jedenfalls Riesenfeld. Es war 20 Uhr. Und mit einmal sahen wir am Himmel, war ein Licht. Also es ist wie ein Kreis gewesen, das Licht. Mhm. Und wenn das Licht immer größer und größer wird. Und dann habe ich so hochgeguckt und ich dachte erst, mir ist schwindelig oder was weiß ich habe einen Knall. Dann habe ich meinen Kumpel gefragt, den Ben, und der hat mir das dann bestätigt, also er hat es auch gesehen. Ben war auch in deinem Alter damals? Ja, ungefähr. 16, in der Kante. Mhm. Genau, und dann haben wir das gesehen beide und mit einmal wurde es ganz warm und das Licht wurde eben extrem hell. Mhm. Und dann fing es auch an, mit der Farbe zu wechseln. Mhm. Und ja, dann konnte ich mich damals zu dem Zeitpunkt bloß daran erinnern, dass wir dann mit einmal wieder, also ich konnte mich bloß an dieses Licht erinnern damals, mhm, und wir lagen dann mit einmal 2 Stunden später 500 Meter weiter entfernt von den Fahrrädern. Was ist denn während dieser beiden Stunden passiert? Ja, das haben wir dann rausgekriegt, indem wir zu Psychologen gegangen sind, mhm, und stichworthaft in Träumen. Also erstmal hattet ihr einen Filmriss. Da waren 2 Stunden, also das war ein schwarzes Loch. Ja, ihr könnt euch nur an das Licht, an die Wärme erinnern, richtig, und dann lagt ihr irgendwann so und so viel Meter daneben. Ja, richtig. Da war kein Licht mehr da, als ihr zur Besinnung gekommen seid. Nein, da war nichts mehr. Und beiden ist es so ergangen? Genau, uns beiden ist es ergangen. Wir haben beide dieselben Erinnerungen. Mhm. Und uns beide, also wir haben uns dann gefragt, wir wussten überhaupt nicht mit einmal, was los war. Wir lagen mit einmal da im ganz weit entfernt im Graben und dachten dann so unsere Fahrräder, wir waren noch ein bisschen leicht benommen, mhm, und dann haben wir gemerkt, dass wir ganz schön voll weit davon weg sind, wo wir eigentlich Naja, wo wir eigentlich, sage ich mal, entführt wurden. Also die Fahrräder waren entfernt von euch? Richtig. Da, wo ihr eigentlich zwei Stunden vorher wart? Ja, richtig. Wir dachten, die wären irgendwie, irgendwer hätte uns einen über Nüschel gehauen und hätte die geklaut. Und deswegen sind wir dann zu Fuß nach Hause. Und ja, und am nächsten Tag sind wir da lang gegangen, um unseren Eltern zu zeigen, was passiert ist und wo wir dann lagen. Was habt ihr denn da, als ihr dann so zu Hause angekommen seid, was habt ihr denn da erzählt? Habt ihr schon diese Vermutung geäußert oder habt ihr einfach gesagt, wir sind überfallen worden? Oder? Ja, also wir hatten damals erstmal so keine, also wir wussten, irgendwas ist mit uns passiert, was wir uns nicht erklären konnten. Das haben wir unseren Eltern genauso erzählt. Ja, und die dachten halt, wir hätten uns vielleicht ein bisschen was getrunken. Oder was geraucht. Ne? Ja, oder was geraucht, genau. Das. Hattet ihr denn was geraucht? Nein, hatten wir nicht. Hattet ihr was getrunken? Nein, auch nicht. Also wir waren völlig nüchtern. So, jetzt ist da etwas passiert, was ihr euch nicht erklären könnt. Genau. Ab wann kam denn dann so diese Idee oder die Gewissheit vielleicht für euch, dass ihr von Außerirdischen entführt worden seid? Das kam unmittelbar so circa ein paar Wochen danach. Und zwar haben wir schlechte Träume gehabt von den Erlebnissen. Und dann Bilder in den Träumen so von was da noch passiert ist. Wir haben angefangen, Gesichter zu sehen. Aber das waren halt keine menschlichen. Also man konnte das nicht mit menschlichen Gesichtern irgendwie vergleichen. Wie sehen denn unmenschliche Gesichter aus? Ja, das ist nicht zu beschreiben, halt anders. Sind das denn Gesichter oder weißt du, dass das waren, Gesichter sind? Ja, ich nehme mal an, das waren Gesichter. Also aber Gesicht ist ja ein sehr menschlicher Begriff. Ja, wie soll ich es anders beschreiben? Wie sah das denn aus? Also ich nehme mal an, dass das diese Außerirdischen gewesen sind. Nee, die Frage war jetzt, wie denn diese Gesichter aussahen. Ach so, die Gesichter. Ja, komisch, verschwommen, eigenartig. Also ich kann es nicht beschreiben. Ja, so grob. Also nur verschwommen heißt ja noch nichts. Ja, verschwommen, rundlich, rundlich. Rundlich, ja. Und man konnte gewisse Strukturen erkennen. Und die Strukturen erinnerten an? An menschliche Strukturen. Ach, dann doch, ne? Ja, ja. Also Augen hatten sie auch? Ja, ja, natürlich. Eine Nase auch? Nee, nicht. Aber Mund? Ja, ja. Augen, okay. Mund und das verschwommen. Ja, bloß ein bisschen verschwommen, ja. Also so konnte ich mich jedenfalls im Traum darin. Ihr habt beide parallel dieses geträumt, dein Freund und du? Ja, ungefähr. So was habt ihr noch geträumt? Wir haben geträumt, dass wir in einem riesigen Saal sitzen, liegen. Und dass man dann auf uns zugekommen ist, ich nehme mal an, das waren die Wesen mit Instrumenten. Und dann habe ich im weiteren Verlauf noch gesehen, dass man mich dann in den Arm geschnitten hat und mir was daraus entfernt hat. Und ich habe da auch heute noch eine Narbe. Hattest du denn direkt danach, nach den zwei Stunden, eine Wunde an dem Arm? Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Das muss ich nie mitbekommen haben. Irgendwie, ich hab auch nichts bluten sehen oder so. Aber wenn du jetzt eine Narbe hast, musst du doch damals auch eine Wunde gehabt haben. Ja, sicher. Aber gerade hast du gesagt, du hättest keine Wunde gesehen an dem Arm. Ja, ich hatte ja damals einen Pullover an. Ja gut, aber du bist irgendwo nach Hause gegangen und hast... Ja, richtig. Ich habe das aber nicht gesehen. Deine Eltern auch nicht? Ich muss nicht drauf geachtet haben, weil ich habe mich dann auch gleich hingelegt und so. Und wann hast du die Narbe am Arm entdeckt? Ja, das war dann halt so, ich war ein paar Wochen später, man duscht sich ja auch mal. Ja, aber komisch, das entdeckt man nicht erst ein paar Wochen später sowas. Wie groß ist die Narbe denn? Nein, ist nicht sehr groß. Ist nicht sehr groß. Wie groß denn? Einen halben Zentimeter vielleicht. Ach so, so klein. Ja. Bist du in psychologischer Behandlung? Ich war in psychologischer Behandlung. Und, weil meine Eltern dachten, ich hätte damals einen Dachschaden oder ich hätte zu wenig Aufmerksamkeit oder irgendwie sowas, dachten sie. Ja, du bist heute immer noch fest davon überzeugt, dass das außerirdisch war? Also heute ja. Heute bin ich fest davon überzeugt. Heute noch mehr als damals? Ja. Warum so sehr? Ist Frank und Ben so wichtig, dass sie von Außerirdischen entführt werden? Ihr beiden Würmchen? Ich weiß es nicht. Da fragt man sich dann ja, warum gerade Ben und ja, Frank? Ja, richtig, warum gerade wir beide? Ja. Warum gerade wir beide? Warum bist du heute so sicher, sicherer denn je? Weil erstmal wegen den Träumen, die ich auch heute noch habe. Kann man sich vielleicht tiefenpsychologisch auch anders erklären? Ja, kann man. Bestimmt, ich bin kein Fachmann, aber ich bin sicher, dass man das kann. Ja. Aber nee. Warum klammerst du dich denn so an diese These? Weil dich das eben doch auch sehr wichtig ist. Ja, sicher, weil irgendwie da ist was passiert, ich weiß das. Und es ist eben überzeugender als irgendein Traum oder irgendwie was ich mir zusammengesponnen habe. Und außerdem hat man mich hypnotisiert, der Psychologe, und da sind halt auch Fakten rausgekommen. Was sagt denn der? Warst du bei einem seriösen Psychologen? Ja. Was sagt der dazu? Glaubt er dir das? Also er weiß nicht, was er davon halten soll. Mhm. Er hat immer gesagt, er meinte eben, weil, wie hört sich das an, jemand wurde von Außerirdischen entführt. Er meinte halt, ich hätte zu wenig Aufmerksamkeit oder fühle mich benachteiligt von meinen Eltern. Und will sich dadurch im Mittelpunkt spielen. Und will mich damit im Mittelpunkt spielen. Denkt dein Freund das heute auch immer noch? Ja, ungefähr genau dasselbe, weil die Eltern haben ihn damals auch gehalten. Redet ihr heute, stimmt. Kennst du, hast du heute noch Kontakt mit ihm? Ja, natürlich. Ja. Und redet ihr da ab und zu drüber? Ja. Wir reden dazu. Aber nur noch allein, also nicht mehr, wenn Leute dabei sind, andere, oder wir haben das ja auch damals Freunden erzählt, nur dann wurden wir halt auch für Spinner erklärt. Erzählst du das heute überhaupt noch Freunden? Nein, gar nicht mehr, weil wir hatten sehr schlechte Erfahrungen, wir waren dann praktisch danach die Dorftrottel. Macht dir das, du bist ja fest davon überzeugt, das ist so wahr, macht dir das im Nachhinein Angst? Das ist ja was ganz Mystisches irgendwie, Mysteriöses zumindest, was da vorgefallen sein könnte dann mit dir. Naja, Angst nicht ganz. Also man bekommt schon manchmal Gänsehaut und man weiß auch nicht, was los ist, aber so direkt richtige Angst, man fürchtet sich eigentlich weniger. Gut, man geht nun keine Waldwege mehr im Dunkeln lang, nur noch wo Licht ist. Man lässt auch das Licht an beim Schlafen. Ja, das immer noch heute. Das immer noch, ja. Also ich will es nicht weiter kommentieren. Es ist sicher auf jeden Fall deine Wahrheit. Und es gibt ja auf der Welt sehr, sehr, sehr viele Schilderungen dieser Art auf der ganzen Welt von Menschen. Deswegen finde ich auch nicht, dass man die alle, es können ja nicht alle Spinner sein. Danke für den Anruf. Ja, bitte. Ach, Domian, darf ich noch was sagen? Grüße an Ben auch. Ja, klar, ich möchte dir noch was sagen. Na. Also ich finde deine Sendung total super und dich finde ich auch ganz niedlich. Das ist aber nett. Ja, natürlich. Tschüss, Frank. Okay, tschüss. Tschüss. Niedlich, hat er gesagt. Markus. Ja, grüß dich, Domian. Du bist 25 Jahre alt. Ja, bin ich. Bist du auch entführt worden? Nein, ich bin nicht entführt worden. Jetzt frage ich dich mal gleich, glaubst du sowas? Ich habe darüber gerade nachgedacht. Also ich sag mal, was mich ein bisschen stutzig macht, sind, dass viele Entführungsberichte sich gleichen. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch so eine Art Gruppenhysterie sein. Einer fängt an, die anderen ziehen nach. Fandest du den Frank gerade glaubwürdig? Eher gesagt, nein. Warum? Er hat sich ein bisschen widersprochen, also das mit der Narbe zum Beispiel hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Weil sowas sehe ich und sowas merke ich auch. Nur war die sehr klein, sagte er. Ne? Aber dennoch müsste man sie eigentlich sehen. Ne? Eigentlich müsste man eine Narbe sehen, ja. Ich meine, jeder kennt seinen Körper und wenn dann irgendwas verändert ist, müsste einem das schon auffallen. Nun gut, lassen wir es mal so stehen, wie er es erzählt hat. Du willst irgendwas anderes erzählen. Ja, genau. Also mir ist einiges passiert, was übersinnliche Phänomene betrifft. Das fing an 1994. Da habe ich mit einem Freund eine Selbstständigkeit angefangen. Also was? Wir hatten einen kleinen Laden mit Auslieferungsservice. Und zwar so eine Art Pizzataxi, also für Büros, wo wir also Frühstücke und so weiter ausgeliefert haben. Haben uns also ein großes Ladenlokal angemietet, weil wir gleich gedacht haben, dass man dann Teile als Wohnung einrichten könnte. Dann spart man auch noch die Kosten, wenn man alles in einem hat. Ja. So, und die ersten Nächte, als wir dann da also eingezogen waren, hörten wir, dass immer jemand durch den Keller lief. Und da hatten wir gedacht, naja gut, es wohnen ja auch noch zwei Familien oben drüber, die sind vielleicht mal nachts aktiv und gehen durch den Keller. Ach, nachts lief da jemand durch den Keller. Ja, es war nachts. Ja. Und das ging also ein paar Wochen und wir haben ihnen auch dann weiter keine große Beachtung geschenkt, bis irgendwann mal mein Freund mich nachts wach macht und sagt, hör mal, da hat jemand unser Regal im Keller verrückt, da hat irgendwas gescheppert. Und dann bin ich runter, gucken, es war aber nichts. Und dann habe ich mir den Keller mal ein paar Tage später genauer angesehen. Und es war also kein Durchgang zum Hauskeller der Nachbarn möglich. Der einzige Zugang zum Keller war durch unseren Laden, durch die Kellertreppe. Was mir auch ein bisschen merkwürdig vorkam, war, dass der Keller Fenster von innen vergittert hatte. Und dass zwei Räume renoviert waren, zwei überhaupt nicht, sehr verkommen waren. Und ein paar Tage drauf kam also eine Kundin in den Laden und meinte zu uns, wir sollten sehr vorsichtig sein in dem Laden. Warum? Das hat sie nicht gesagt. Das war eine ältere Dame, die sagte nur, sei nicht vorsichtig. Ich muss Sie fragen, warum war dir merkwürdig, dass das Fenster von innen verriegelt war? Das ist doch okay im Keller. Nee, ich fände eher, wenn es von außen vergittert ist. Weil man konnte das Fenster gar nicht aufmachen. Es war vergittert, als wenn jemand wirklich verhindern wollte, dass irgendjemand aus dem Keller rausklettert. Ah ja, ich habe es verstanden. Das ist klar. Und dann ging es also weiter, dass man wirklich immer deutlicher Schritte hörte. Man hörte Stimmen im Keller. Es waren Regale verrückt im Keller. Die Stimmen und die Geräusche immer nachts? Immer nachts. Ging immer, sobald es dunkel wurde, ging es los. Warum seid ihr denn nicht sofort runtergegangen? Gucken. Sind wir. Und es war niemand da? Es war nichts. Horror. Ja, wir haben also am Anfang immer noch nicht gedacht, es wäre irgendwas Übersinnliches. Wir haben gedacht, da will uns jemand einen Streich spielen, was weiß ich. Vielleicht war es eine Geräuschbrücke, doch von dem Nebenhaus irgendwie. Nee, das kann es nicht gewesen sein. Mhm. Weil das waren also Leute, die da wohnten, die arbeiteten bei der Vermieterin in einer Firma. Und die kamen also erst immer 10, 11 Uhr nach Hause. Wir kriegten das mal mit und die ganze Zeit über war sonst keiner im Haus. Klingt schon sehr heikel. Wie ging es weiter? Ja, es ging dann so weiter, dass irgendwann mal der Bekannte auf die Idee kam, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, ob das vielleicht irgendwas Übersinnliches sein könnte. Wir haben sie natürlich erstmal ausgelacht. Und dann passierte es einen Abend, dass wir wieder unten Geräusche hörten. Und dann bin ich also wutentbrannt aus dem Bett gesprungen, bin in den Keller gerannt. Ich habe gedacht, irgendjemand muss doch da jetzt sein. Macht das Licht an, es war niemand da. Und das Geräusch hörte auf? Das Geräusch hörte prompt auf. Ich ging die Treppe hoch, war gerade an der Tür zum Laden, wir hatten so einen großen Innenraum. Machte die Tür zu, hörte ich hinter mir Schritte und wie jemand gegen die Tür klopfte. Einmal richtig feste. Da habe ich die Beine in die Hand genommen, bin zurück in das Schlafzimmer gerannt und habe gesagt, ich gehe da nicht mehr rein. Das ist ja wirklich wie im Horrorfilm. Ja, aber wirklich. Das ist wie im Horrorfilm. Und dann? Ja, dann war also, es war so, dass wir dann wieder Schritte hörten. Wir hörten ein Kinder weinen. Also wenn ein kleines Kind wirklich geschlagen worden wäre und weinte. Gab es noch eine Steigerung? Hat sich das aufgelöst? Es hat sich nicht aufgelöst, nie. Seid ihr ausgezogen? Ja, wir sind ausgezogen. Deshalb? Ja, auch deswegen, ja. A, haben wir also einen kleineren Laden angesucht und B, deswegen. Aber der größte Hammer kommt also jetzt, dass wir, das war also 94, 95. Ich bin jetzt vor 2 Monaten mit Freunden, die hatte ich da noch nicht gekannt, denen hatte ich die Geschichte erzählt und die wollten den Laden mal sehen. Bin ich da vorbeigefahren. Das Haus ist leer, es wohnt niemand mehr drin, die Fensterscheiben sind eingeschlagen. Es sind überall Pentagramme und Satansfratzen an die Schaufenster gemalt, also an die paar intakten Scheiben, die noch sind. Eine Scheibe vom Laden ist nach innen gebogen und es liegt ein großes, genageltes Holzkreuz vor der Eingangstür. Das ist ja wirklich wie der letzte Kitsch-Gruselfilm. Das ist wirklich. Und die Freunde haben es mir nicht geglaubt, in diesem Zeitpunkt. In dem Zustand ist das Haus jetzt auch noch im Moment? Das ist jetzt auch noch in dem Moment in dem Zustand. In welcher Stadt ist das? Das ist in Wuppertal. In Wuppertal. Das klingt ja wirklich wahnsinnig. Das Beste war also, dass diese Freunde, die ich mitgenommen hatte, die hatten mir das nie geglaubt. Und weißt du, ich kenne solche Geschichten, eine ähnliche Geschichte aus der Verwandtschaft. So meine älteren Tanten und meine Eltern erzählen das, dass sie so etwas früher auch erlebt haben. Und eben die Geschichte, die deiner jetzt am ähnlichsten kommt, da hat die Sache einen Verlauf genommen. Mein Urgroßvater hat das erlebt. Und zwar in einer alten Mühle in Westpreußen. Und man sagt früher oder heute auch noch, dass Hunde oder dass Tiere das Übersinnliche eher wahrnehmen können als Menschen. Ja. Und da ist mein Urgroßvater mit einem ganz scharfen Hund, den er auf dem Hof hatte, in diesen Keller gegangen. Und dieser Hund, der völlig angstlos war und immer jeden angegriffen hat, der sonst auf den Hof kam, ist winselnd zurückgewichen aus dem Keller und hat mein Urgroßvater quasi gedrängt, auch aus dem Keller wieder rauszugehen. Ja. Und das war dann für die Familie und für meine Urgroßeltern der Beweis, dass da irgendwas spukt. Und dann haben sie den Pfarrer geholt und so weiter. Und dann hat sich das irgendwie aufgelöst. Aber diese Geschichte mit dem Hund ist mir so hängen geblieben. Ich dachte gerade auch an dich, ihr hättet mal mit einem Hund heruntergehen sollen. Das haben wir gemacht. Ihr habt mit einem Hund das gemacht? Das haben wir gemacht. Und zwar eine Nachbarin, die hatte einen Hund. Und zu der hatte ich ein bisschen Vertrauen, weil die wohnte auch schon seit über 25 Jahren in der Straße. Und ich habe dann also einen Morgen mit ihr mal darüber gesprochen und sie wirkte auch gar nicht großartig überrascht. Sie sagte nur, sie selber hätte noch nichts davon mitbekommen. Sie hätte auch jetzt von den Vormietern nicht unbedingt was gehört. Aber sie würde an solche Phänomene durchaus glauben. Und sie sagt, sie kam also selber auf die Idee, mit dem Hund mal in den Keller zu gehen. Und der Keller hat vor einer bestimmten, der Hund hat vor einer bestimmten Stelle an der Kellerwand geschnuppert und gekratzt. Das war eine zugemauerte Stelle, weil es war also ein Raum zugemauert. Da waren noch zwei kleine Guckschlitze, sag ich mal. Und dahinter lag also ein kleiner Raum und der war zugemauert. Und da hat der Hund also gewinselt, würde ich jetzt nicht sagen. Er hat geschluppert, er hat gekratzt und wollte unbedingt da rein. Aber ihr seid mit dem Hund nicht runtergegangen, während diese Geräusche da waren? Nee, dann hätte es ja nachts sein müssen. Ja, also mein Urvater ist da mal so in der Nacht runtergegangen mit dem Ja, mit in dem der Hund. Nacht bin ich also nochmal runtergegangen, weil ich muss sagen, nach ein paar Monaten stumpfte man ein wenig ab. Also es war nicht mehr so, dass an die Nackenhaare zu Berge standen. Man hatte sicherlich auch noch Angst. Aber ich war also auch sehr interessiert, weil mir ist sowas in der Form noch nie untergekommen. Aber sagen wir mal, Markus, wenn in einem Haus etwas passiert, kriegt die Nachbarschaft das ja mit, man erzählt ja. Ja. Was erzählt man denn über dieses Haus? Ist denn da irgendwas Schlimmes mal passiert? Ja, es ist Folgendes. Es wird erzählt, dass die Vermieterin hatte eine Tochter. Mhm. Und als wir das Haus damals angemietet hatten, sagte die Vermieterin, sie hätte keine Kinder, also sie hätte auch keine Erben. Mhm. Und wir haben also von den Nachbarn erfahren, sie hatte eine Tochter und sie wurde das letzte Mal gesehen, als sie 14 Jahre alt war. Wir wollen nicht hoffen, dass die Tochter eingemauert ist. Wollen wir nicht hoffen, aber... Eine arg gruselige Geschichte aus Wuppertal von Markus. Ja, also ich kann wirklich nur, wer Interesse hat, kann sich gerne mal das Haus in Wuppertal ansehen von außen. Es ist also leer und... Sag mal jetzt lieber doch nicht die Adresse, sonst haben wir da morgen einen großen... Sonst ist morgen wahrscheinlich ein großer Tourismus da. Markus, danke für deinen Anruf. Nicht zu danken. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr und 45 Sekunden und jetzt machen wir ein kleines Päuschen. Und 55 Sekunden Radio 1 Live ist hier und das wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian live aus Köln und unser Thema heute Nacht heißt übersinnliche Phänomene. Wer von euch hat übersinnliche Phänomene schon erlebt? Wer von euch hat übersinnliche Fähigkeiten? Wer von euch kann mit mir ein Experiment durchführen? Hier live in der Sendung und quasi beweisen, dass er, dass du, der du vielleicht anrufst, übersinnliche Fähigkeiten hast. Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Es geht weiter mit Dagmar. Dagmar ist 37. Dagmar. Ja, hallo, Domian. Hallo, Dagmar. Schon lange versucht, aber heute durchgeführt. Ja, und dann zu dem Thema. Ist es dein Thema? Ja. Inwiefern? Es fängt erstmal an mit geträumt und dann irgendwann realisiert. Und dann denkt man, mein Gott, das muss man irgendwo anders schalten. Weil man denkt, das ist so passiert, das muss man anders machen. Also jetzt mal konkreter. Du kannst Sachen vorher träumen auch. Ja, auch. Mhm. Und dann war ein Thema, was mich immer faszinierte, ja, was ich jetzt der Redaktion sagte, mit meiner Schwester Tischrücken gemacht. Mhm. Wir hatten also einen Tisch aufgebaut mit einem Bleistift und er musste malen. Mhm. Und wir hatten dann meinen Vater gefragt, wo der lebt. Wo der lebt? Wo der lebt, weil meine Eltern sind geschieden und mein Vater ist dann ausgewandert. Und das war dann der italienische Stiefel, hat er gemalt. Und dann... Also ihr beiden saßt an dem Tisch und wer hatte den Stift in der Hand? Keiner. Wie keiner? Der Stift? Wir hatten die Hände auf dem Tisch ja? Und er hat gemalt. Wie, er hat gemalt? Er hat ganz allein gemalt. Ja, der Stift, der... Also wir stellen uns das einen ganz normalen Stift vor. Der lag erstmal normal auf dem Tischchen drauf. Ja. Und dann hat er sich aufgerichtet alleine und hat gemalt? Nein, der hing unten drunter. Ach, der hing unten runter? Unten runter. Also an einer Kordel? Ja, an einer Kordel. Das war so ein kleines Tischchen, was auf einem anderen Tisch drauf stand. Ja, ja. Und unten unter dem Tisch hing ein Stift. Blatt. Genau, und der Stift hatte Berührung mit dem Blatt. Ja. hing aber an einem Pendel, ne? Ja, ja. An einem Kordelchen. Pendelchen. So, und ihr habt die Hände oben auf dem Tisch gehabt. Das heißt also, ihr habt eure Kräfte übertragen auf den Tisch und dadurch fing das Ding sich an zu bewegen. Ja. Und es zeichnete sich der Stiefel. Wohnt der Stiefvater in Italien? Wussten wir nicht. Frage ich dich jetzt aber. Heute wissen wir es. Er ist in Italien gestorben, 3 Jahre später. Und da denke ich mir, das waren Kräfte, die wir rausgerufen hatten. Also, habt ihr noch was rausgekriegt? Nicht genau den Punkt, wo er lebt in Italien, aber alleine diese Skizze, die war schon ein Wahnsinn. Mhm. Ich meinte jetzt, gab es noch etwas anderes, was ihr gefragt habt und was dann zugetroffen hat? Wir wollten ihn fragen, wo er genau lebt, das konnte er bei uns nicht genau geben. Mhm. Und wie er gestorben ist, dann hatten wir dann erfahren, dass er halt unter falschem Namen in Italien lebte. Und vielleicht deswegen konnte er uns nicht genau sagen, wo er lebte. Das war das Beeindruckendste, was du in dieser Richtung erlebt hast bisher. Ja, es war Wahnsinn. Hast du irgendwann das nochmal gemacht mit dem Tischrücken? Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Ist auch gut so, lass die Hände davon. Es war so ergreifend, dass wir das nie wieder angefasst haben. Dagmar, danke für deinen Anruf. Ja, tschüss. Domian. Ja. Super Sendung. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Cornelia da und die Cornelia ist 42. Ja, das ist richtig. Guten Abend. Ja, schon guten Abend. Darf ich Sie mit Jürgen anreden? Ja, bitte. Ich sage ja auch Cornelia zu dir. Okay, Jürgen. Ja, ich habe ein seltsames, übersinnliches Erlebnis, das ein bisschen aus der Reihe springt. Ich war in einer ziemlich verzweifelten Lage vor ein, zwei Jahren. Und ich hatte mich so hineingesteigert in eine Situation, dass ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Ich bin durch die Wohnung gelaufen. Ich hatte furchtbare Angst. Ich habe geweint. Darf ich fragen, warum du in diese Lage geraten warst oder was das ausmacht? Das war eine familiäre Sache. Ich hatte einen Konflikt mit meiner Mutter. Und ich bin dann immer so, also es war so schlimm geworden, wir hatten telefoniert und ich bin dann so schlimm, wir hatten aufgelegt, wir waren uns nicht mehr einig und es war unglaublich schlimm und ich bin durch die Wohnung immer so hin und her und hin und her und ich habe geweint und ich kam überhaupt nicht mehr mit mir klar und es hat sich so gesteigert, dass ich also halt umfiel, aber ich bemerkte das gar nicht mehr. Also mein Verstand hatte sich vollkommen ausgeklinkt. Du warst allein in der Wohnung? Ich war vollkommen allein, richtig. Ich lag auf dem Boden und ich weiß nicht, ob ich bewusst, aber ich muss wohl bewusstlos geworden sein. Ich weiß es nicht. Ich sah plötzlich ein großes weißes Licht vor mir, das nicht blendete. Es war so großartig und so wunderschön und strahlend, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich kann das auch nicht beschreiben. Und ich meinte, ich fühlte mich, als sei ich vor einer großen Straße. Also es war eine Straße davor und ich befände mich auf einer Straße, aber das war nicht irgendwie mein Körper oder so, das war mein Ich. Wissen Sie, nur ich. So, und dann war ich da und ich war vollkommen hilflos und dann fast meinte ich, als wäre, würde mein Ich in zwei Hände genommen und diese Hände führten mich immer weiter vor das Licht. So ein Stückchen so ein Stückchen voran. Dann sprachen plötzlich Stimmen zu mir. Anfangs dachte ich, es sei eine Stimme, aber das war es nicht. Es waren viele, viele Stimmen, die aber eine Stimme waren. Bitte? Was sagten die Stimmen zu mir? Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich kann das noch nicht so schnell, weil ich muss das wieder in mein Gedächtnis rufen. Entschuldige bitte. Also diese Stimme sagte zu mir, Cornelia, wir kennen deine Probleme. Und du wirst gar nicht glauben, wie viel unglaubliche Liebe und wie viel Wärme und wie viel Wohlsein diese Stimme ausstrahlte. Das ist unglaublich. Das kann ich auch nicht wiedergeben. Ich kann das überhaupt nicht beschreiben. Wie lange dauerte dieses Erlebnis? Bist du wieder dann bewusst? Ja, das kann ich leider nicht sagen, wie lange das dauerte. Ich habe auch nicht auf die Uhr gesehen. Komischerweise habe ich nicht auf die Uhr gesehen. Ich war so verwirrt und so durcheinander, weil ich habe denen gesagt, bitte lasst mich nicht mehr zurück, ich möchte bei euch bleiben, bitte lasst mich hier, lasst mich hier, lasst mich hier. Aber die hatten mir irgendwie suggeriert, das geht nicht, du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Also dieses Gefühl hatte ich. Als ich wach wurde, wusste ich, habe eine Aufgabe zu erfüllen, ich darf da nicht bleiben. Geht es dir seitdem besser? Ja und nein. Also, weißt du, wie du das jetzt beschrieben hast, das erinnert so ein wenig daran, es gibt ja so Nahtodeserlebnisse von Menschen. Ja, richtig, das ist die cool. Beschreiben ja auch das mit Licht und Wärme und manchmal mit Stimmen. Ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass du fast tot warst? Ich denke schon, dass ich ein Nahtodeserlebnis gehabt habe, ja. Es ist sehr beruhigend für mich, seitdem zu wissen, dass da jemand ist, der weiß, was mit mir geschieht und der beschützend auf mich einwirkt. Hat sich der Konflikt mit deiner Mutter wieder geregelt danach? Also der Konflikt mit meiner Mutter hat sich vollständig gelöst. Habe ich versucht, mit meiner Mutter sofort wieder ins Reine zu kommen, weil ich panische Angst davor Die Stimmen haben etwas Gutes bewirkt. Ja, aber natürlich. Und sie begleiten dich immer noch und werden dich wahrscheinlich ein ganzes Leben lang begleiten. Ja, denn ich habe das Gefühl, dass es eine Art Kraft gibt, die universell ist. Ja. Und die uns Menschen beisteht, denn denn sie sagten ja, wir kennen deine Probleme und diese Kraft begleitet mich und das ist unglaublich. Und weißt du, weil das so ernst ist. Ja. Ich hatte vorhin gefragt, als ich anrief, ist das auch wirklich ernst? Ne? Es ist wirklich eine sehr ernste Angelegenheit. Ich glaube dir das auch. Ich glaube, dass es eine ernste Geschichte war und dass es dir auch sehr ernst dabei ist. Ja. Ich danke dir, dass du mir das erzählt hast, Jürgen. Und wünsche dir von Herzen alles Gute. Und ich hoffe, dass ich vielen Menschen Mut geben kann, dass sie an sich glauben und an eine Kraft glauben. Alles Gute dir, Cornelia. Ich danke dir, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Elisa. 21. Hallo. Hi. Hi. Ich habe ein anderes Problem. Und zwar ich höre auch Stimmen, aber es sind keine wohltuenden Stimmen bei mir. Es sind ganz schreckliche Stimmen. Ich bin jetzt im dritten Monat schwanger und ich kriege die Krise. Ganz ehrlich, ich kriege echt die Krise. Ich kann nicht mehr. Was für Stimmen hörst du? Alles Mögliche. Ich höre nichts Großartiges. Mit mir redet keiner. Ich höre einfach nur, dass jemand meinen Namen ruft. Ich komme aus dem Badezimmer und dann dauernd Elisa, komm zurück. Elisa, Elisa. Ich höre immer nur meinen Namen. Ich kriege die Krise. Sind das mehrere Stimmen auf einmal? Eine einzige. Immer eine. Das ist eine männliche Stimme. Eine männliche Stimme. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Ist die Stimme sehr weit weg? Ist sie verhallt? Ist sie nah, sehr präsent? Genau, als wenn dieser Mann gleich in meiner Küche sitzen würde. Das ist echt Horror. Es ist so ätzend. Ganz schlimm ist es. Seit wann hast du das? Das habe ich jetzt, seitdem ich schwanger bin. Nicht exakt, also so 2-3 Tage später, nachdem ich wusste, dass ich schwanger bin. Und wie oft taucht diese Stimme auf? Nicht jeden Abend, ist übertrieben, aber so, weiß ich nicht, so alle 2 Tage, ich höre es kotzt mich super an, ich kriege echt die Krise. Wie reagierst du auf die Stimme? Ich weiß nicht, was ich mache, ich kriege Heulkrämpfe, ich weiß nicht, mein Mann ist DJ und bis ich den erreicht habe, das ist Horror für mich, das ist ganz ehrlich Horror. Letztes Jahr im Winter ist mir schon sowas Bescheuertes passiert. Ich bin von der Arbeit gekommen und da sind mir 2 Hühner über den Weg gelaufen. 2 Hühner mitten in der Nacht. Ich habe die Krise gekriegt. Ich wollte schreien. Ich habe keinen Ton rausgekriegt. Was ist so schlimm daran, wenn einem Hühner über den Weg laufen? Mitten in der Nacht durch eine Hundewiese in Hamburg. Hühner auf der Straße in einer Wiese. Ja, ist vielleicht ungewöhnlich. Die sind ausgebüxt vielleicht. Nein. Ich bin nicht bescheuert. Ich weiß, dass es nicht sowas war. Ich habe mich umgedreht. Danach waren sie weg. Wenn ich jetzt daran denke, kriege ich echt die Krise. Wie deutest du das denn? Wie bitte? Wie deutest du das denn alles? Weiß ich nicht. Also ich glaube extrem an solche Sachen. Vielleicht kommt das auch nur so, weil ich mir sowas... Hast du früher extreme Drogenerfahrungen mal gemacht? Nein, um Gottes Willen. Nein? Noch nie. Noch nie? Nein, auf keinen Fall. Mhm. Es ist auch nicht so, dass ich mir das irgendwie jetzt alles einbilde. Ich weiß, was ich höre und ich weiß, was ich sehe. Das ist das. Ich denke jetzt nicht so, okay, das und das bilde ich mir ein. Ich gehe dem und dem nach. Es ist nicht so. Ich weiß, was ich sehe und ich weiß, was ich höre. Gerade das ist ja das Erschreckende. Weil ich weiß, es war es. Es war Wirklichkeit. Das ist das, was mich so fertig macht. Versetzt dich das in richtig existenzielle Angst, wenn diese Stimme auftaucht? Am Anfang ja. Aber was soll ich machen? Ich habe richtig Angst. Ich habe super panische Angst. Also ich hätte große Angst, wenn in meiner Wohnung ständig jemand Domian rufen würde. Wäre mir also eher nicht so ganz wohl zumute. Ich habe Angst. Ich habe den Koran immer bei mir. Ich bin nur am Beten. Ich bin echt nur am Beten. Du bist religiös? Ja. Ich bin Moslem. Ja. Und immer. Ich habe den Koran immer unter meinem Kissen. Ich bin jeden Abend. Wäre es doch vielleicht nicht schlecht, wenn du dich mit einem Geistlichen mal unterhalten würdest darüber. Habe ich schon. Ich war in der Türkei und habe mir sozusagen, in der Türkei ist es so, dass die anderen... das Koran öffnen. Das heißt, sie holen vom Himmel deinen Stern runter. Das heißt irgendwie so. Mhm. Und dann hat er mir meinen Stern geöffnet und dann meinte er so, dass auf mir ein, ich weiß nicht, wie es heißt, irgendwie eine Last auf mir sitzt. Mhm. Ich weiß nicht, er hat mir das irgendwie verkehrt erklärt, er hat das so viel erzählt, ich habe es alles gar nicht mehr im Kopf. Aber es hat auf jeden Fall nicht geholfen. Hat mir nicht viel gebracht, ich habe nur noch schlechte Träume. Wäre vielleicht doch der vielleicht klügere Weg oder zumindest der Parallelweg, Elisa, wenn du dich mit einem Psychologen unterhalten würdest. Ach nein, auf keinen Fall. Warum nein. nicht? Was soll der mir denn schon erzählen? Das weiß ich auch noch nicht, das muss man mal sehen. Gib der Sache doch mal eine Chance. Ich glaube dir das. Aber dass du das wahrnimmst, glaube ich dir. Aber vielleicht ist es wirklich ein psychologisches Problem und kein übersinnliches Problem. Das ist kein psychologisches Problem. Wenn wir mitten in der Nacht zwei Hühner über die Straße laufen, ich drehe mich um und die Hühner sind weg. Man muss sich da vielleicht ein bisschen mit auseinandersetzen, auch mit der Stimme. Nein. Nee, ist mitten nicht... in der Nacht, dass mich mitten in der Nacht jemand ruft. Mhm. Ja, vielleicht sind diese Stimmen, vielleicht sind diese Stimmen ja wirklich nur in dir, Elisa. Nein, auf keinen Fall. Nee. Aber das weißt du doch gar nicht. Nein, meine Mutter hat mitten in der Nacht Schläge bekommen. Sie lag im Traum, sie hat geschlafen und jemand hat ihr ins Gesicht geklatscht. Das ist in unserer Familie irgendwie so. Mhm. Meine Mutter hat geschlafen. Da musst du doch eigentlich in ständiger Angst leben. Angst vor solchen Phänomenen. Ja, das ist es ja. Mhm. Ich habe auch super dolle Angst. Weiß ich nicht, ich weiß aber auch nicht, was ich machen soll. Was kann ich denn schon tun? Ich bin auch wirklich nur am Beten, nur. Mhm. Also wenn das Gespräch mit einem Geistlichen nichts hilft und du auch keinen Psychologen zur Rate ziehen möchtest, stehst du ziemlich allein da, ne? Mit dem Problem. Mit dem Problem, mit dem Phänomen. Bei uns, also bei meiner Mutter sagt jedes Mal, es ist immer so bei schwangeren Frauen, das erzählt sie mir. Naja, das ist nun nicht immer so. Also bei uns, nein, es ist so bei uns. Aber bei euch so? Achso, bei euch in der Familie, das kann ich nicht beurteilen. Überhaupt in der Türkei wird es so gesagt, dass also viele schwangere Frauen solche Sachen erleben. Mhm. Weil die schwangeren Frauen dann eben alleine sind in der Zeit, heißt es bei uns. Aber du hast Beistand durch deine Mutter. Die lebt auch hier. Das ist ja schon mal ganz gut, dass du dich mit ihr austauschen kannst darüber. Beistand, das ist klar. Ich bin ja nicht allein oder einsam oder so. Nur es macht mich fertig. Mhm, das glaube ich. Ich habe auch keinen guten Rat jetzt für dich. Oder keine Idee. Ist klar, ne? Du wolltest das ja auch nur erzählen. Kann ich mir vorstellen. Ist aber auf jeden Fall Horror. Ich kriege die Krise, das ist es ja. Ich schlafe nie alleine nachts. Jedes Mal ist meine Schwester bei mir. Jeden Abend. Ich hoffe, dass heute Abend keine Stimme Elisa kommen ruft oder so. Nein, um Gottes Willen. Nein. Hoffe ich auch nicht. Ich sage jetzt ganz einfach, Elisa, alles Gute. Jo. Von Herzen. Danke. Tschüss, Elisa. Dankeschön. Ciao. Wen haben wir jetzt? Tom. Tom, 32 Jahre alt. Ja. Hallo? Schönen guten Morgen, ja. Ja, guten Morgen. Zum Thema übersinnliche Phänomene. Hast du dich auch gemeldet? Richtig. Warum? Ich weiß nicht, ich höre dich ganz schlecht hier auf der Leitung. Das ergibt sich schon. Fang mal an zu reden. Ah ja. Mhm. Ja, deine Stimme hört sich hier am Telefon ganz anders an wie am Fernsehen. Sagen die Menschen immer und gerne zu mir, ja. Ganz eigenartig. Dennoch können wir uns, glaube ich, gut unterhalten. Ganz lustiger Zufall ist erstmal, ich wollte eigentlich schon kurz vor eins ins Bett gehen und habe gedacht, guckst du doch nochmal rüber in WDR. Mhm. Und dann kommt dieses Thema, was mich da doch ziemlich gebannt hat. Mhm. Und dann wusste ich, ich muss ans Telefon, ich muss dir einen Fax schicken und ich muss mit dir reden und das funktioniert auch. Ich raube dir also den Schlaf heute. Jetzt erzähle uns, was du zu erzählen hast. Ganz kurz, diese vielen Stimmen, die sie die Leute eigentlich hören, es ist also kein so ein Humbug oder es sind wirklich Schwingungen, die in einem Körper selber sein in Sprache umgesetzt werden können. Mhm. Und es gibt zwei Wege. Du hast vielleicht auch festgestellt, dass viele Frauen eigentlich diese Fähigkeiten haben. Mhm. Frauen sind in diesem Punkt viel sensibler und aufnahmefähiger. Und der Schlüssel für diese ganze Geschichte ist eigentlich eine große innere Ruhe. Mhm. Und je größer diese innere Ruhe ist, desto weniger Stimmen. Desto mehr Schwingungen kannst du wahrnehmen, die eigentlich von deinem ganzen Außenleben Leben überdeckt werden. Also das heißt, alle in sich ruhenden Frauen hören Stimmen. Menschen. Aber deshalb hast du einen angerufen, ne? Ich bin ja ein männliches Wesen und habe auch diese Fähigkeiten, dass ich im Prinzip diese Schwingungen in Worte umsetzen kann. War das der Grund deines Anrufes? Das ist der Grund meines Anrufes. Ja. Es kann im Prinzip jeder machen mit Hilfe eines Radios. Das ist eigentlich diese technische Version. Hä? Was? Diese Stimmen im Prinzip zu hören. Also die Stimmen, die in mir sind? Nein, Stimmen, die dir eigentlich, das sind Wesen, die um dich rum sind. Und mit diesen Wesen kannst du Kontakt aufnehmen. Ich kann das jetzt machen? Ich war, glaube ich, nicht jetzt hier in der Sendung, aber vielleicht mal in den nächsten Tagen. Aber diese Wesen sind immer um mich herum. Es ist ein Wesen ganz nah bei dir und dieses Wesen ist dein Schutzengel. Jetzt auch? Jetzt auch. Hey, Ein Schutzengel? Das ist ja wie in der Werbung. Wie, ja, nicht ganz. Allianz ist das, du, ne? Du wirst vielleicht in den nächsten Wochen da ein bisschen mehr Erfahrung kriegen. Nein, ganz ehrlich. Du brauchst da eine kleine Anleitung dazu, jetzt, und auch die anderen Menschen. Ja, jetzt sage ich mir, also wie kann ich diese Stimmen hörbar machen? Ich bin zu Hause und habe ein Radiogerät. Genau. Was mache ich dann? Du stellst im Prinzip das Radio auf einen weißen Sender ein, sprich auf ein Dauerrauschen, wo wirklich kein anderes Geräusch außer dieses ständige Rauschen da ist. Ja, am besten stellt man es ganz nach rechts oder links. Ne? Bei alten Radios ist es noch besser, da kann man wirklich ganz in Anschlag gehen. Genau, ja. So. Und ganz andere Bandbreiten. Ich habe es also jetzt in eine Rausche-Ecke gebracht. Und zwar wirklich, wo nichts anderes reinstört, dieses ständige Rauschen. Geht das mit dem Fernseher auch? Geht auch, aber mit dem Fernseher kann man schlecht aufnehmen. Okay, so, jetzt habe ich also mein Radio. Radio mit Kassettenrekorder, du lässt dieses Radio ins Rauschen, du lässt das Tonband auf Aufnahme und konzentrierst dich, eine Art Meditation, und du versuchst Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel mit deinem Schutzengel. Also ich denke dann, hallo Schutzengel, genau, bitte melde dich. Und oder so. Dieser Schutzengel wird versuchen, dir leichte Sätze zu übermitteln. Ja. Und diese Sätze, diese Schwingungen, die er weitergibt, die Wesen können ja nicht sprechen, die haben ja keine Tonbänder oder Stimmbänder. Weiß man's? Nur über Weiß Energie, man's? Über Energie können die die Schwingungen so umsetzen, dass das Tonband Worte aufzeichnet. Gut, jetzt gehe ich mal davon aus, da du das so pfiffig erklärst alles, dass du ein alter Profi bist. Ich habe das vor 2 Jahren angefangen. Du kommunizierst also ständig mit deinem Schutzengel. Richtig. Nicht was nur sagt, mit Schutzengel, sondern auch mit anderen Wesen. Was sagt denn der Schutzengel so überhaupt? Das sind Lebenshilfen. Ja? Nee, was sagt er denn so über die Welt, über den Tod, das Leben, über Gott? Da gibt es eine ganze Menge Informationen. Schutzengel dürfen aber zum Beispiel nichts über deine Zukunft sagen. Die Zukunft ist auch nicht festgeschrieben. Warum gibt es denn überhaupt Schutzengel? Die begleiten dich im Prinzip dein ganzes Leben. Und warum tun die das? Das ist ein Auftrag, der da ist. Das ist schwierig, das kann man jetzt nicht in so ein paar Sätzen innerhalb von 10 Minuten erklären. Das würde eine ganze Sendung eigentlich sprengen. Hat dein Schutzengel dir dann verraten, ob es Gott gibt? Interessiert das ja alle. Gott gibt es in dem Sinn nicht, aber es gibt eine Stufe. Im Prinzip sind wir ein Teil von Gott und wir selber sind ein nicht ein Gott selber, sondern wir sind ein Energieteil davon, von diesem Ganzen. War der Schutzengel auch mal ein Mensch? Irgendwann? Ja. War er auch mal? Und der Schutzengel ist sogar ein Teil von der Familie gewesen und wird nach dem Auftrag, weil ich nicht mehr auf der Erde bin, auch wieder auf die Erde kommen. Und so ist ein ständiges Kommen und Gehen und das ist ein bisschen auch vom Buddhismus, diese Reinkarnation. Also Tom, jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen Wahrheit da drin. Sehr scharf darauf, den Schutzengel mal zu hören. Hast du eine Kassette da, die du uns mal einspielen kannst? Kann ich jetzt, wie gesagt, bin nicht so vorbereitet. Ist für mich jetzt hier eine ganz große Geschichte, überhaupt mal mit dir zu sprechen. Man müsste da ein bisschen mehr Zeit haben, um da mehr ins Detail gehen zu können. Aber um es auf den Punkt zu bringen... Ich mache dir mal einen Vorschlag. Bereite doch mal so ein Band vor und schick mir das. Und wir werden das ja umkopieren und ich stelle dem Publikum das mal richtig in Sendequalität vor. Ich werde es versuchen und zwar mit deinem Schutzengel, wenn du das... Wenn du mit meinem Schutzengel auch Kontakt aufnehmen kannst du das? Ich kann im Prinzip mit jedem Wesen Kontakt aufnehmen. Ja, bitte. Ich bitte darum und schick es mir so schnell wie möglich, dass wir es nächste Woche vielleicht schon machen können hier. Ich muss nachher die Adresse aufschreiben. Die sage ich am Ende, und die Adresse nochmal. Ganz kurz noch auf den Punkt zu bringen, für die ganzen Leute, die da anrufen oder die jetzt auch zuhören, die da ein großes Problem mit haben, auch diese Frau vorhin mit dem Kind, diese Stimmen, die da eigentlich hörbar werden oder die man meint zu hören oder wahrnehmen zu können, es ist nichts Negatives. Es ist nichts Negatives, auch wenn man Angst dabei bekommt, weil wir das nicht kennen. Diese Stimmen sollen wir eigentlich positiv deuten. Na, die Stimme, von der Elisa gerade sprach, das ist ja eine ganz andere Stimme als die, von der du sprichst. Es ist aber möglich und ich habe auch schon mit vielen Menschen da Kontakt aufgenommen, die auch in der Richtung Probleme aber hatten. Aber du kannst die Stimme ja nur über das Radio hören. Nein, ich habe eine Möglichkeit entwickelt durch eine Art Meditation, die Stimmen in mir durchklingen zu lassen. Ich kann die Schwingungen wahrnehmen und ich setze die Schwingung in mir um in Stimme. Also das heißt, wenn du... Und das ist ein Training jetzt seit 2 Jahren. Ich habe das begonnen durch den Tod meiner Mutter. Ein Teil meiner Familie weiß auch davon. Kannst du denn ganz konkrete Alltagsprobleme mit deinem Schutzengel besprechen? Ja. Also wenn du dir ein Auto kaufen willst, fragst du den Schutzengel einen Opel Astra oder ein Golf? Das wäre wahrscheinlich nicht sinnvoll zu fragen, ob die und die Marke, aber es ist sinnvoll, soll ich diesen Schritt tun? Ja. Kann ich mir das finanziell irgendwie erlauben? Ja. Bekomme ich dadurch Probleme in meinem Leben oder bekomme ich keine Probleme? Lebst du und denn, somit kann man dann eine Hilfe bekommen. Lebst du denn seitdem besser? Auf jeden Fall. Wie lange gibt es jetzt schon so eine ganz enge Verbindung zwischen dir und deinem Schutzengel? Die Verbindung ist eigentlich so knapp 2 Jahre. Mhm. Vor 2 Jahren ist meine Mutter gestorben. Mhm. Und der erste Kontakt, das war in der Nacht nach dem Tod, nach der Todesnacht, kann man sagen, habe ich das mit dem Radio versucht. Ich wusste schon lange, dass diese Möglichkeit besteht, habe aber nie Interesse gehabt, das zu machen. Und ich bin absoluter Atheist, habe von diesem ganzen Zeug nichts wissen wollen. Hast du den Schutzengel mal gefragt, warum wir leben? Warum wir leben, diese Frage nicht so konkret, aber was wir eigentlich hier auf der Erde machen, das war schon eine große Frage. Frag doch mal meinen Schutzengel, was der Sinn des Lebens ist und warum wir existieren. Der Sinn des Lebens, kann man ganz einfach in den Satz bringen, ist Lernen. Warum soll ich lernen? Lernen und Erfahrungen machen. Warum? Weil du in diesem Leben, was du jetzt hast, nimmst du ein ganzes Packel an Erfahrungen mit. Und aber warum nicht habe nur einmal hier auf der Erde sein, sondern zigmal. Okay, aber warum habe ich dieses Leben und warum bin ich auf der Erde? Das ist die Frage. Also frag bitte mal meinen Schutzengel. Wenn das kann ich jetzt so, da muss ich mich hinsetzen, konzentrieren. Ist klar, das ist kann klar. Ich jetzt nicht so schön am Telefon machen. Ist mir völlig klar, dass das jetzt nicht so schnell geht, ja. Was sagt denn, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, denn einige Leute aus deinem Umfeld wissen das. Richtig. Hast du eine Beziehung? Ich bin verheiratet. Meine Frau weiß auch und wir trainieren das zusammen auch. Sie nimmt es wahr, wenn ich die Schwingungen bekomme, aber sie kann die Stimmen nicht exakt in Worte fassen, also diese Schwingungen nicht in Worte fassen. Mhm. Aber wir machen das so im Schnitt einmal die Woche, setzen wir uns abends hin und bekommen da Informationen. Gibt es denn Leute in deinem Umfeld, die auch sagen, der hat einen Riss in der Waffel, der Tom? Eigentlich nicht, weil wenn man mich persönlich kennt, dann denkt man, das ist ein harter Biker und der fährt auch dementsprechende Maschinen. Und was machst du vom Beruf? Ich bin selbstständig im Handwerk. Im Handwerk, also ganz, ganz solider Schwabe. Was für ein Handwerker bist du? Ich bin hier am Bodensee, ich möchte es aber nicht sagen, ja, okay. Weil dann weiß man eigentlich gleich, wer du bist. Ja. Aber ganz solides Handwerk. Ja. Und selbstständig. Du kannst mit dem Schutzengel oder mit diesen Wesen nicht über deine Zukunft sprechen. Doch. Doch. Aber nicht mit dem Schutzengel, sondern da gibt es ein Wesen drüber. Und das sind so eine Art Leitwesen, die befugt sind, dann auch was über deine Zukunft zu geben. Können diese Wesen auch etwas über die Zukunft der Menschheit sagen? Können sie konkret jetzt was über den Krieg zum Beispiel sagen, wie lange der noch dauern wird? Dies nicht, weil das ist nicht vorbestimmt. Der Krieg ist nicht vorbestimmt? Die Zukunft ist nicht so vorbestimmt, wie wir das glauben. Deswegen diese ganzen Horoskope und diesen ganzen Schmarrn, der da aber dennoch können sie über deine persönliche Zukunft... Dennoch können Sie über deine persönliche Zukunft etwas sagen. Du musst dir vorstellen, es ist wie eine Landkarte und du fährst von A nach B. Mhm. Aber wie du zu B kommst, da gibt es 10 verschiedene Wege. Also Tom. Und das ist deine Entscheidung, wie du die Wege gehst. Wir beenden jetzt das Gespräch. Mhm. Ich sage jetzt in aller Ruhe nochmal die Adresse und ich bitte dich wirklich sehr, mir so ein Band zuzuschicken. Mhm. Und dann werden wir es nächste Woche hier vorspielen und wir telefonieren dann danach nochmal miteinander. Wir werden dich dann anrufen. Mhm. Ich guck, dass ich das auf die Reihe bringe. Okay, danke für deinen Anruf und ich sage jetzt nochmal die Adresse. Verabschiede mich von dir schon mal. Gibst du die Adresse durch? Ich gebe sie jetzt direkt durch. Alles klar. Okay, ciao. Tschüss. So, die Adresse ist WDR, Westdeutscher Rundfunk, Redaktion Domian, 1 Live Domian, Redaktion 1 Live Domian, 50600 Köln. Nochmal WDR, Redaktion 1 Live Domian, 50600 Köln. Ich danke euch fürs Mitmachen. Ich bin sehr gespannt auf diese Kassette und sehr gespannt, sie dann euch auch präsentieren zu können nächste Woche. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen, dann mit einer offenen Talkradio-Show. Das heißt, dann könnt ihr euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Eine schöne Nacht. Ciao.